Dokumentation. Erkenntnisse. Ich bin kein Logiker geworden. So bin ich erschienen. Das merkt man meinen Bildern, aber noch viel mehr meinen Schriften gewisslich an, wie das für mich ist. Oftmals habe ich passen müssen, wenn es um eine Kausalität des Gegebenen gegangen ist. Mein Geist ist leer und bedingt. So ist er mit der Zeit einfach geworden und so ist er mir erhalten geblieben. Das habe ich selbst in dieser Weise vernommen. Die Fragestellung, ob ich das begrüßt oder ob ich es verdammt habe, hat sich bis heute nicht für mich gestellt. Ich nehme es, wie es gekommen ist, und bewahre mir dasjenige Gute, was ich haben kann. Dokumentation. Beispiele einer Sprachgestaltung. Etwas an eigener Literatur finden Sie auf der Webseite hier wie folgt im Menü, kleine Kopfseite, unter dem Stichpunkt, der Baukasten, bei den Reitern dort. Dort ist der Link zur Übersichtsseite zu finden. Matthias-Schneider.com. Es handelt sich bei den Texten in meinen Wikis um freigestaltete Inhalte, die lediglich über die Person ihres Autors, Matthias Schneider Tutan Brangas Ivo Dreik, ab 2011, Trivius V. Constantius, ab 2021, in Bezug stehen. Beispiele: Landpiratenaphorismen, Kurzgeschichten und neuere Gedichte sowie die Erzählung In den Bergen von Atartkan, in ihrer dritten Fassung. Traumzeitgedichte, Aphorismen und Meditationen aus der Zeit vor dem Jahr 2006. Vogtreschlieder in Stegreif mit der Combo, Tutans Revenge, in Textform sowie etwas weiteres zur Sache der Musik. Bildmeditationen, kleinere Meditationen mit Bezug zu einem Bild. Herkunftgedichte, Aphorismen und Meditationen aus der Zeit um das Jahr 2000. Es handelt sich dabei um einen Fixpunkt von Schneiders Werk schaffen. Tiefenrausch, kurze Aphorismen ohne einen eigentlichen Kontext und zusätzlich noch ein paar Meditationsbücher, wie etwa das Buch Liv. Des Weiteren betreibt Schneider noch ein paar andere Wikis zum Zwecke der Durchführung einer Sprachgestaltung. Dort stellt er jene Dinge seines eigenen Interesses in mehr oder minder großem Umfang dar. Auch diese Seiten stehen zur Lesung für Sie bereit. Beispiele: Matthias Schneider, Art Trash, Trivius V. Constantius, das Wiki hier soll die kleine Kopfseite des Baukastens seiner Kartei sein. Tutan Brangas Ivo Dreik, die eigentliche Kopfseite der Kartei, beinhaltet eine eigenständig erarbeitete künstlerische Konzeption. Einsiedelei, der Background des Autors, wird hier aufgezeigt. Ziegelhaus, die Ergänzungen zum Wiki Einsiedelei zeigen nochmals einige Gedanken und Ideen des Autors auf. Handwerk, eine Textsammlung mit dem Schwerpunkt beim Arbeiten als Künstler. Mandala des Herzens, eine Textsammlung mit dem Schwerpunkt bei der Persönlichkeit des Autors. Lebensbaum, eine Textsammlung zur Lebensumgebung eines Menschen. Helza, eine Darstellung eigener Gedanken zur Philosophie des Yogas. Alchemie, eine modische Präsenz von Gedanken und Ideen zu schöpferischen Tätigkeiten überhaupt. Resonanz, die eigenständige Ergänzung zum Wiki Alchemie mit dem Schwerpunkt bei der Vibration einer Matrix der Gewebe. Bigals Art Service, etwas zur Philosophie des Art Trash. Das Theorem, eine freizügige Erarbeitung von Gedanken und Ideen. Lebensweg, Hinweise zur Lebensführung von Schneider. Sprache und Gestaltung, das erforderliche Regulativ zur Aufbereitung seiner Werkschau. Ursprünglich hat der Autor dieses Projekt als ein Rollenspiel betrieben und seine Internetseiten dazu als Big Girls Set verstanden.